Die Leiche. Es treibt im Flusse eine Bleiche, langsam schwimmend mit dem Strom. Der Kopf geduckt ins kalte Wasser, gefasst nun von des Schlafes Sohn. Eine bleiche, tote Leiche, und das Bächlein glänzt wie Chrom. Da schwimmt er nun, der Tausendsasser, dies ist seiner Taten Lohn. Er stellte falsch des Lebens Weiche. Viele Wege führen nach Rom. Seine Reste werden blasser, die falschen Freunde voller Hohn. Mit Ehrlichkeit ist's nicht das Gleiche. Sein war das Lügenstricksyndrom. Sein Verlangen immer krasser, er trägt fortan der Schwindlerkron.